Ein deutsches Märchen. Der Himbeerwurm. Es war einmal in der kleinen Stadt Rosenberg, in einem kleinen Haus am Wald, eine vierköpfige Familie, Anna und ihre drei Kinder, Edward, Chloe und Zoe. Die nahmen Himbeeren und machten daraus Obstkonserven, Marmeladen und Gelees. Denn dafür war die Stadt bekannt, für ihre Himbeeren. Kommt schon, Kinder, Frühstück ist fertig. Ich komme schon. Edward, hör auf. Angeschmiert. Esst euer Frühstück, Kinder. Edward, hör auf, deine Schwester zu ärgern. Sie aßen gerade ihr Frühstück, da schrie Chloe laut auf. Was ist los? Da ist ein Wurm. Wo kommt der denn her? Er war auf der Himbeere, der Großen. Töte ihn. Nein. Lass mich ihn einfach zerquetschen. Edward, ich... Nein, tu das nicht. Chloe, warum so viel Geschrei um einen winzigen kleinen Wurm? Pust ihn hinunter. Chloe nahm ein Himbeerblatt und tat den Wurm vorsichtig darauf. Sie ging mit Zoe hinaus in den Hof, um den Wurm in Sicherheit zu bringen. Chloe, schau da, ein Spatz. Wenn wir den kleinen Wurm hier lassen, wird der Spatz ihn in Handumdrehen auffressen. Dann lass uns in den Wald gehen. Wir können ihn dort aussetzen. Die Mädchen gingen in den Wald und fanden einen schönen Himbeerbusch, in dem sie den kleinen Wurm freisetzten. Das ist der perfekte Ort für Würmchen. Wie glücklich er ist, dieses dunkelrote Dach über sich zu haben, umgeben von so vielen schönen Bäumen und Blumen. Sie machten sich auf den Heimweg und später am Abend trafen sie sich alle zum Abendessen und aßen leckere Sandwiches und frische Himbeeren mit Sahne nach Herzenslust. Sie aßen und aßen, bis alle Himbeeren alle waren. Und sie genossen jeden Bissen davon. Wir haben scheinbar alle Himbeeren aufgebraucht. Und jetzt haben wir keine mehr, die wir für den Winter einkochen können. Zoe und ich werden morgen in den Wald gehen und noch mal viel mehr Himbeeren holen, Mutter. Sehr gut. Dann pflückt morgen die frischesten Beeren. Klar, Mutter. Am nächsten Tag machten sich Chloe und Zoe bereit, in den Wald zu gehen, um frische und saftige Beeren zu pflücken. Chloe nahm den blauen Korb und Zoe den gelben. Seid vorsichtig, Mädchen, und seid vor Sonnenuntergang wieder daheim. Ihr wisst, dass es nach Sonnenuntergang im Wald nicht geheuer ist. Und grüßt den Himbeerwurm von mir. Sagt ihm, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn auffressen. Und so machten sich Chloe und Zoe auf den Weg durch den Wald. Sie sprangen über umgestürzte Bäume und durch die Büsche, verfingen sich in den Zweigen von Bäumen, die mit süßen und saftigen Früchten gefüllt waren, und streiften durch den Wald, um nach Himbeerbüschen zu suchen. Die beiden gingen weiter, bis sie einen Teil des Waldes voller Beeren, Holunderbeeren, Heidelbeeren, Blaubeeren erreichten, aber keinen Himbeeren. Sie gingen weiter in den Wald auf der Suche nach den Himbeersträuchern. Sie liefen tiefer und tiefer in den Forst hinein. Als sie auf einer großen Lichtung ankamen, die war voller Himbeersträucher, so weit das Auge reichte, mit Früchten, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen. Das ist ja unglaublich! Überall so viele schöne rote Himbeersträucher! Die Büsche waren mit dunkelroten Himbeeren gefüllt, die die beiden Kleinen noch nie gesehen hatten. Die beiden schlemmten von den saftigen roten Himbeeren und pflückten einige, und in kürzester Zeit waren ihre Körbe bis zum Rand gefüllt. Nehmen wir jetzt die Körbe und gehen nach Haus. Nein, warte! Lass uns noch ein bisschen pflücken, bevor wir gehen. Und so pflückten sie noch mehr der saftigen Himbeeren, füllten die Taschen ihrer Schürzen und machten sich bereit, um nach Hause zu gehen. Beide Mädchen trugen den Korb in einer Hand und ihre Schürzen in der anderen Hand und wollten heim. Chloe und Zoe gingen und gingen, aber sie kamen vom Weg ab. Sie waren noch nie so tief im Wald gewesen. Sie konnten weder eine Straße noch einen Weg finden, der sie nach Hause führte. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, begann die Sonne unterzugehen. Die Schatten der Bäume waren lang und die Vögel flogen zu ihrem Nest zurück, als die Dämmerung nahe rückte. Ich bin ein wenig besorgt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Mach dir keine Sorgen, Zoe. Ich bin mir sicher, wir nähern uns dem Ende des Waldes und dann werden wir den Rauch aus dem Schornstein unseres Hauses sehen. Als sie weiter durch den Wald wanderten, wurde es dunkel und sie bekamen noch mehr Angst. Sie gingen und gingen, als plötzlich eine kleine Fee vor ihnen herflog und die kleinen Mädchen sehr, sehr erschreckte. Oh, eine Fee! Hallo! Die Fee bedeutete ihnen, ihr zu folgen, flog ein Stück voraus und sah sie an, während sie darauf wartete, dass sie nachkamen. In diesem Moment hörten sie ein Knurren aus dem Wald hinter sich und die Mädchen eilten der Fee nach. Die Fee führte die Mädchen zu einer riesigen Ebene voller Büsche und löste sich dann in Luft auf. Wo sind wir? Es ist dunkel. Ich kann nichts sehen. Warte, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind zurück im Himbeerwald. Zoe und Chloe waren müde vom vielen Laufen. Sie setzten sich nieder ins Gras und begannen zu weinen. Ich habe Angst und bin so hungrig. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Sandwich zum Essen. Und als sie das sagte, fühlte sie etwas in ihrer Hand. Ah, was für ein Wunder! Ich habe ein Sandwich in meiner Hand. Ich habe auch eines. Wenn ich doch nur ein schönes Glas Milch hätte. Kaum hatte sie ihren Satz beendet, fühlte sie, wie sie etwas in ihren kleinen Händen hielt. Zoe, Zoe, ich habe ein Glas Milch in der Hand. Das ist Zauberei. Ich habe auch eins. Ich bin sicher, das ist das Werk der lieben Fee, die uns hierher geführt hat. Und so aßen und tranken die Mädchen die Milch und stillten ihren Hunger. Ich hoffe, wir finden jetzt einen schönen Schlafplatz. Als sie das sagten, standen sie neben einem weichen Bett, auf dem sie schlafen konnten. Und so deckten sich Chloe und Zoe zu und schliefen die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen, als Chloe aufwachte, schien die Sonne hell. Sie waren von wunderschönen grünen Bäumen des Sommers umgeben und die Vögel flogen herum, zwitscherten und sangen ihre wunderschönen Melodien. Oh, wie toll das war! Im Wald zu schlafen, umgeben von wunderschönen Himbeersträuchern. Chloe, wach auf! Sie sahen sich verwundert an und stellten fest, dass sie im Wald schliefen. Sie betrachteten das Bett, in dem sie lagen, gemacht aus feinstem Flachs, bedeckt mit Blättern und einer Matratze aus weichem Moos. Ist das ein Traum? Kneif mich, Chloe, weil ich glaube, ich träume immer noch. Autsch! Ich wollte nicht, dass du mich wirklich kneifst. Gut, jetzt weißt du, dass du nicht träumst, Schwester. Ich frage mich, wo die gute Fee ist, die so nett zu uns war. In diesem Moment sahen sie vor sich ein Funkeln in der Luft. Und da war sie, die Fee, schwebte vor ihnen, lächelte und winkte. Oh, hallo! Du warst so nett zu uns! In diesem Moment trat ein alter Mann in einem eleganten weißen Mantel und einer roten Mütze hinkend hinter den Himbeersträuchern hervor. Er hatte einen Spazierstock dabei, der eine rote Himbeerkrone aus Kristall hatte, die im Licht wie ein Rubin schimmerte. Ah, wie ich sehe, habt ihr Serafina getroffen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin König Rubus, der König der Himbeeren. Ich regiere über das Reich der Himbeersträucher und lebe hier seit Tausenden und Abertausenden von Jahren. Ich habe Serafina geschickt, um euch vor dem Untier zu retten, das nachts durch den Wald streift. Ich wollte euch nicht mit meinem narbigen Sicht nachts im Wald erschrecken. Die Mädchen waren erstaunt darüber, den König der Himbeeren zu treffen. Und sie hatten ein Lächeln auf dem Gesicht, als sie dem König zuhörten. Der Geist der Elemente, Aramus, der über die Erde, den Wind, das Wasser und das Feuer herrscht, hat mich verflucht, so dass ich mich alle 100 Jahre in einen verletzlichen Himbeerwurm verwandle. Auf diese Weise lehrt er mich, den Wert des Geschenkes zu schätzen, das mir damals gegeben wurde. Unsterblichkeit. Also erzählt er dem Mädchen, wie es an dem Tag war, an dem er sich in einen Himbeerwurm verwandelt hatte und mit einer Himbeere auf Chloes Teller landete. Ich wäre gegessen oder mit Füßen getreten worden, wenn ihr zwei mich nicht gerettet hättet. Und als du mich an das Blatt gehoben hast, hatte ich mir das Bein verdreht und humple nun. Ich lag unter dem Busch, auf dem ihr mich zum Sonnenuntergang gelegt hattet. Und sobald ich mich wieder in meine normale Form verwandelt hatte, suchte ich nach euch, damit ich mich für die Rettung bedanken kann. und euch für eure Freundlichkeit belohnen konnte. Dann habe ich euch beide hier in meinem Königreich gefunden und wollte euch danken, ohne euch Angst zu machen. Er sagte ihnen, dass er Serafina mitschicken würde, um sie sicher und gesund durch den Wald zurück nach Hause zu führen. Vielen Dank, dass Sie uns beschützt haben, guter Herr. Sehr, sehr gern geschehen, meine Kinder. Freut euch auf Geschenke, die auf euch warten, wenn ihr nach Hause kommt. Und sagt Edward, ich werde ihn auffressen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Oh, bitte tun Sie es nicht. Bitte vergeben Sie ihm. Macht euch keine Sorgen. Ich vergebe ihm. Rache ist niemals gut. Ich habe nur Spaß gemacht. Die Mädchen atmeten erleichtert auf und umarmten König Robus. Auf Wiedersehen, meine kleinen lieben Herzen. Seid immer freundlich und großzügig. Die beiden Mädchen nahmen die Körbe und folgten Serafina, die sie durch den Wald nach Hause führte. Sobald die Mädchen das Haus erreichten, winkte Serafina zum Abschied und verschwand. Es war eine große Freude und ein großes Glück, als die Mädchen nach Hause kamen. Oh, ich bin so froh, dass es euch beiden gut geht. Wo wart ihr die ganze Nacht? Ich habe euch gesagt, der Wald ist nachts nicht sicher. Die Mädchen erklärten ihrer Mutter und Edward alles und erzählten ihnen von König Robus und seinem verzauberten Königreich. Ich bin nur froh, dass es euch beiden gut geht und ihr zu Hause seid. Oh, ein alter Mann kam vorhin vorbei und hat euch etwas gebracht. Als sie in den Korb schauten, sahen sie zwei wunderschöne Armbänder, die mit leuchtend roten Steinen in Form von Himbeeren besetzt waren. Oh, das ist so schön! Edward, da ist doch etwas für dich! Es war eine silberne Brosche in Form eines Himbeerwurms. Edward schämte sich ziemlich, weil er verstand, was es bedeutete und er verletzte niemals mehr ein anderes Wesen und war immer freundlich. Wie wundervoll! Jetzt mache ich das Abendessen fertig, Kinder. Geht und wascht euch und zieht euch zum Abendessen an. Als aber die Mutter in die Küche ging, war sie überrascht, 10 Körbe mit saftigen roten Himbeeren auf dem Tisch zu finden. Sie fragte sich, wie die dahin gekommen waren, vermutete aber, dass es ein Geschenk des Himbeerkönigs war. Und so machten sie jede Menge Himbeermarmelade. Und da sie so viel hatten, fingen sie an, die Marmeladengläser sogar zu verkaufen. Das zeigt, dass du, wenn du freundlich zu allen anderen bist, egal wer die sind, kommt diese Freundlichkeit zu dir zurück.